Now, in the year of the Persian Gulf, of lies and crimes in government held up as virtues, this dance with matter goes on. Our buildings are solid to live, to teach, to sit, to know for sure the sound of a bell. This is history. Das ist Geschichte. This is outside of history. Das ist außerhalb von Geschichte. The new world order. The New World Disorder. Kann Lyrik die Welt retten? Can Poetry Save the Earth? Gary Snyder, ein Porträt von Grace Yoon. Wild und frei. Das sind Worte aus dem amerikanischen Traum. Ein langmähniger Mustang galoppiert durch das weite Grasland und hoch in der Luft, in einer Formation, die ein V bildet, rufen kanadische Wildgänse. Das keckernde Grauhörnchen, das in der Eiche über unseren Köpfen von Ast zu Ast springt. Und der Satz klingt auch wie eine Harley-Davidson-Reklame. Die beiden Worte, seien sie auch fundamental politisch und gefühlsgetreu, gehören inzwischen zum Vokabular der Werbung und des Konsums. Speaking of that book of mine called in English, The Practice of the Wild, in meinem Buch, das im Englischen The Practice of the Wild heißt, verwende ich im ersten Kapitel viel Zeit auf den Versuch zu beschreiben, was die Bedeutungen des Wortes wild im Englischen sind und waren und welche Phänomene in der Natur damit gemeint sind. And what kind of a phenomenon out in the natural world are we talking about? I felt it was necessary to go into a pretty thorough set of definitions. Ich hatte das Gefühl, dass es notwendig ist, eine Theorie der Definitionen zu erstellen, denn im Englischen und vielleicht auch in anderen Sprachen wird das Wort wild mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen benutzt. Und es ist ein Wort, das relativ viel an Implikationen und Aussagekraft beinhaltet. Implications and value. For example, when we take a phrase like, wenn wir uns zum Beispiel die typische amerikanische Redewendung wild and free ansehen, verbinden das die meisten Menschen mit spontan, undiszipliniert, frei, vielleicht sogar undiszipliniert gefährlich. Und es impliziert sexuelle Promiskuität, Drogen- und Alkoholmissbrauch oder Abneigung und Rebellion gegen Elternhaus oder die Regierung. Das ist eine Bedeutung von wild, die sehr verbreitet ist. That's one meaning of wild that is very common. But on the other hand, if you examine what the phenomenon actually is in the natural world, untersucht man andererseits das Ganze in Bezug auf die Natur, beschreibt es einfach Organismen, Pflanzen zum Beispiel, oder Tiere, Schafe, Ziegen, Pferde oder Löwen, die sich selbst versorgen. Sie sind unabhängig, sie sind tatsächlich frei, obwohl sie natürlich auch den Gesetzen der Natur unterworfen sind. Which is the organic evolution through long, long stretches of time of the natural world. So what I have gotten to in my own thinking and writing. Was für mein Schreiben und Denken wichtig ist, deutlich zu machen, dass das Wort wild im tieferen Sinne eine Art Ordnung, eine Gesetzmäßigkeit in der Natur meint und nicht eine Form von Verrücktheit oder Verantwortungslosigkeit, als die es oft gedeutet wird, sondern dass es eigentlich einen Prozess beschreibt. And that it refers actually to process. The wild process in nature is the unfolding process, possibly ecological dynamics. Der wilde Prozess in der Natur ist der sich entfaltende Prozess von ökologischer Dynamik, von möglicher biologischer Evolution ohne Fremdeinwirkung. Die unberührte Wildnis ist ein Ort, wo dieser Ablauf fast vollkommen ungestört vonstatten geht. The meaning of wilderness. Wilderness refers to a place. Wild refers to then a process. Der Begriff Wildnis verweist auf einen Ort, wild auf einen Prozess, einen geordneten Ablauf, in welchem die Ordnung auf einer größeren Ebene stattfindet, als Menschen zu denken gewohnt sind. Und es ist eine interessante Herausforderung, zu dem Punkt zu gelangen, wo man das erkennt. I examined the word wild with its Germanic roots. Ich habe das Wort wild im Hinblick auf seine indogermanischen Wurzeln untersucht. Aber ich habe mir auch angesehen, wie der Begriff im Japanischen und Chinesischen benutzt wird. Nämlich wild im Sinne von freiem Raum, freiem Feld, freiem Wald. Interessanterweise benutzt man diese Terminologie auch, um einen außer Kontrolle geratenen Jugendlichen zu beschreiben. In some few cases, an out-of-control teenager. Yeah, so the practice of the wild, then, the second word that's important. Das zweitwichtigste Wort in meinem Buchtitel hier ist Praxis, die Methode des Wilden. Wie können wir die Art und Weise verstehen, in der das Phänomen der Wildheit in der menschlichen Kulturgeschichte wirkt und gewirkt hat, in der hochzivilisierten und in der vorzivilisatorischen Welt? Und wie können wir uns dieses Wissen zunutze machen? Also beschäftige ich mich im nächsten Schritt mit der Frage, was ist das Wesen oder die Natur der Kunst? Questions like what is the nature of art? Like Claude Lévi-Strauss, the French anthropologist, described how he thought art in the modern world is like a little national park of wildness. Der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss sagte einmal, dass nach seiner Vorstellung die Kunst in der modernen Welt eine Art kleiner Nationalpark der Wildheit sei, einer Wildheit des Geistes, aber in einem sehr positiven Sinne. Die Wildheit der Fantasie ist ein sehr interessantes Konzept und meiner Ansicht nach ist auch die Sprache im Grunde genommen ein wildes Phänomen. Ebenso wie das menschliche Bewusstsein ein wildes Phänomen ist, das sich jeder staatlichen Kontrolle entzieht. Den Geist kann man nicht kontrollieren. Unser Geist ist wild. Er bestimmt über sich selbst und entscheidet, wohin er geht. Und wir müssen lernen, wie wir ihm folgen können. Okay, that's some of that. Although I was born in San Francisco, they went back to the Pacific Northwest, Seattle. Ich wurde in San Francisco geboren. Aber schon ein paar Wochen später kehrten meine Eltern per Schiff zurück nach Seattle. Es war die Zeit der Depression. Meine Mutter hatte das Studium an der Universität von Washington abgebrochen. Mein Vater war jahrelang arbeitslos, denn die Depression in den 30er Jahren war vor allem in bestimmten Teilen der Staaten schlimmer als alles, was wir jetzt hier erleben. Mehr Arbeitslosigkeit, viel mehr Armut. Und so beschlossen sie, aufs Land zu ziehen, nördlich von Seattle. Ich weiß nicht, wie sie das angestellt haben, aber sie erwarben eine kleine Hütte, die dort seit 15 Jahren leer stand, in einem abgeholzten Waldgebiet, wo es nicht viel zu sehen gab, außer den Stümpfen riesiger Douglas-Tannen, die noch 80 Jahre zuvor Bestandteil eines der größten natürlichen Wälder der Welt waren, des Pazifik-Küstenwaldes. Anyway, so it was growing back into trees. Jedenfalls wuchs der Wald langsam nach und sie besorgten sich ein paar Kühe und Hühner und wir hatten gerade genug für den Eigenbedarf in diesen frühen Jahren. Und ich lernte auf einem Bauernhof zu arbeiten. Ich kümmerte mich um die Hühner, arbeitete im Garten. Meine Schwester und ich liefen jeden Tag eine Meile zur Schule und wieder zurück. Und irgendwann bekam ich ein Fahrrad. Der Zweite Weltkrieg brachte eine Art wirtschaftlichen Aufschwung für die Menschen an der Westküste. Mein Vater fand wieder Arbeit und schließlich zogen wir nach Portland, Oregon, das nicht weit entfernt war. Ich kam dort auf die High School und danach zum Glück auf ein gutes College, wo ich Kompetenzen erworben habe, für die ich heute noch dankbar bin. Ich absolvierte einige Fachsemester Chinesisch und modernes Japanisch in Berkeley und dann ging ich nach Japan. Man hatte mich dorthin eingeladen, um bei der Übersetzung zen-buddhistischer Texte mitzuhelfen. Dadurch wurde ich auch mit dem Buddhismus vertraut und lebte einige Zeit lang als Mönch. It's the beat to keep. It's the beat of the heart. And everything is going to the beat. It's the beat generation. Mysticism is not a qualifier. Beat, beat, fellow. It's not a bohemian generation. It's like the lost generation contains millions of people. Are you boys afraid it's of the next beat generation? War? Think if there were enough beats. America, when will we end the human war? Sit down, go fuck yourself with your Adam Bomb. The whole world come together, east and west. to the beat generation. If it ain't got those hands, man, it don't mean a thing. If it ain't got that stretch, if it ain't got those eyes, then it don't mean a thing. If it isn't a ticket, America, this is quite serious. America, this is the impression I get from looking at the television. That is a voice and sound of our times, a member of the so-called beat generation, dramatically expressing a negative attitude toward the 20th century. Oh yeah, how did I meet Beats? The last year that I was in graduate school. Wie lernte ich die Beatniks kennen? Im letzten Jahr meines Studiums in Berkeley, ich lebte in einem winzigen Häuschen, besuchte ich alle ein, zwei Wochen einige Dichter in San Francisco. Vor allem Kenneth Rexroth. Rexroth war eine bemerkenswerte Persönlichkeit, der eine ganze Menge über Politik, Geschichte und Literatur wusste. Ein sehr interessanter Mann, der auch Übersetzer und Liebhaber japanischer und chinesischer Lyrik war. Ich hatte chinesische Lyrik schon für mich entdeckt, aber mit ihm konnte ich darüber reden. Und ich half ihm bei einigen Übersetzungen, auch aus dem Japanischen. Kenneths Freundeskreis bestand aus Anarchisten, Anhänger Kropotkins. Gewaltfreie Anarcho-Pazifisten nannten sie sich. Die meisten von ihnen waren älter als ich. Sie hatten sich geweigert, im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen und hatten die Zeit in Lagern verbracht. Die meisten wurden als Waldarbeiter eingesetzt. Einige, so auch Kenneth, mussten in Krankenhäusern arbeiten. To understand San Francisco in the 40s and 50s and 60s, middle 20th century. Um das San Francisco der 40er, 50er und 60er Jahre zu verstehen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass es sich vollkommen von der Linken in New York unterschied, die immer noch stalinistisch war. Die linken Schriftsteller waren pro-sowjetisch, so wie ihre Kollegen in Frankreich. An der Westküste hingegen waren die linken Schriftsteller gegen Trotzki und sehr kritisch gegenüber Stalin und suchten nach einer Alternative. Das System in der Sowjetunion ergibt keinen Sinn. Nichts von alledem ergibt irgendeinen Sinn, sagten sie. Aber beim Kapitalismus ist das ja nicht anders. Also muss man weitersuchen. So dachte ich auch. Und so schloss ich mich ihnen an. Neither is capitalism. We have to keep working on this. That's what I felt too. Rexroth had been invited to organize a reading at the Six Gallery. He suggested to McClure or myself that we organize it, and it fell to me. And Rexroth gave me Gary Snyder's address. Snyder was a student studying Chinese, Japanese, and Zen. Alan and I lined up that space with the idea of holding a reading for our various relatively unpublished friends. What we were interested in was our own writing and talking with people who were also trying to write and paint and whatever else. And trying to get our way someplace else, or get a new start that would gently replace a lot of this slobber. And we stepped out on the stage. With Kerouac in the audience, with Neil Cassidy in the audience. We didn't know who would be there, we didn't know who to expect. I followed the whole gang of howling poets to the reading at Gallery 6 that night, which was, among other important things, the night of the birth of the San Francisco Poetry Renaissance. Allen Ginsberg and Jack Kerouac came to town, and we met at Kenneth Rexroth's house. Dann kamen Allen Ginsberg und Jack Kerouac in die Stadt. Es kamen noch ein paar andere dazu, zum Beispiel Philip Warren, der beim Forstdienst an der Nordküste arbeitete. Und wir beschlossen, dass wir genügend Leute beisammen hätten, um eine Dichterlesung zu veranstalten. Das war damals nicht gerade üblich, es war ziemlich verrückt. Und Allen, Jack und ich wurden Freunde. Beide hatten eine Menge Freunde, denen ich nicht allzu viel Beachtung schenkte. Also ihre Ostküstenvergangenheit interessierte mich nicht sonderlich. Aber hier an der Westküste hatten wir viel gemeinsam. Jack Kerouac schrieb ausführlich in seinem Buch The Dharma Bums, Gammler, Zen und hohe Berge, inzwischen ein Klassiker der amerikanischen Literaturgeschichte, über Gary Snyder und seinen Einfluss auf ihn. Im Buch gab er ihm das Pseudonym Jeffy Ryder und schuf damit eine unsterbliche Figur der Beat Generation. I stumbled along with the most wicked grin of joy in the world among the old bums and beat cowboys. I felt like an arrow that could shoot out all the way. A high tower on a wide plain. If you climb up one floor, you'll see 1,000 miles more. what I did for those guys was I introduced them to the mountains. Eine Sache, die mir beide zu verdanken haben, ist, dass ich sie mit den Bergen bekannt machte. Ich begann mit dem Bergsteigen, als ich 15 Jahre alt war. Mit 26 hatte ich die meisten Gipfel der Westküste bestiegen. Die Bergsteigerei hat mich auch dazu inspiriert, Buddhist zu werden. Der britische Dichter Gerald Manley Hopkins schrieb in einem seiner Gedichte: der Geist hat Berge. Has that great line in one of his poems, the mind has mountains. Mount St. Helens was the first mountain I ever climbed. Mount St. Helens war mein allererster Berg. Ich wollte wirklich lernen, wie man Bergsteiger wird, und deswegen wollte ich unbedingt hinauf. Es war kein riesiger Gipfel, aber hoch genug für mich, und ich lernte ein paar Tricks. Und es war ein magischer Moment, oben auf dem Gipfel zu stehen. Der Tag nach dem Abstieg war der Tag, an dem ich vom Abwurf der Atombombe auf Hiroshima erfuhr. Und das hat sich in Gedichten hier in meinem Buch Gefahr auf den Gipfeln niedergeschlagen. Danger on Peaks. The photograph on the back of that book, I took that. Das Foto auf der Rückseite des Buches habe ich gemacht, als ich 15 war. Das auf der Vorderseite ist nach dem Vulkanausbruch 1980 entstanden, bei dem der Gipfel weggesprengt wurde. Er ist jetzt über 300 Meter niedriger. Sehen Sie, wie anders der Berg aussieht. Der Ausbruch, die Explosion des Gipfels, hatte die Kraft von 50 Atombomben. Das brachte mich dazu, dieses Buch zu schreiben. So that led me into doing that book. The Beats were the first to really say, you know, this isn't necessarily an arms race. This is just mad science being fueled by matter materialism, you know, because the power was not out of having a bomb or a missile. The power was out of having the economics. The U.S. Forest Service, you know, much of the western United States is public land. Ein großer Teil des amerikanischen Westens ist in staatlichem Besitz, gehört dem Volk. In Nevada sind es 80%. Washington hat ebenfalls viel öffentliches Land. Der US-Forstdienst hatte dort eine kleine Hütte. Es gab kein Fernsehen, aber man konnte Radio hören. Und ansonsten waren Zeitungen die Hauptquelle für die Neuigkeiten. Der Forstdienst heftete die Titelseiten der Tageszeitung auf die große Pinnwand draußen vor der Hütte. Also gingen wir jeden Tag dorthin, um die Nachrichten zu lesen. Man konnte Luftaufnahmen von Hiroshima und der Bombe sehen. Und es gab einen Bericht über das mögliche Ausmaß der Zerstörung. Und zu diesem Zeitpunkt hieß es: Wissenschaftler schätzten, dass dort in den nächsten 80 Jahren nichts mehr wachsen würde. Nothing will grow there for 80 years. I thought that was extreme. You know, the whole thing made me think, this is too much. Ich fand das extrem, unglaublich. Und ich dachte, das ist zu viel. Das ist zu viel Macht, zu viel Kraft. Das ist zu zerstörerisch und zu unberechenbar. Und ich werde tun, was ich kann, um das aufzuhalten und zu verhindern. Und das wurde im Alter von 15 Jahren eine der Triebkräfte meines Lebens. Damals fragten mich die Leute, und vielleicht wollen Sie das ja jetzt auch wissen, was hast du denn getan, um die Verbreitung der Atomkraft zu verhindern? Und meine Antwort ist, dass es etwas sehr Scharfsinniges, Umfassendes und Langfristiges braucht, um die Verbreitung der Atomkraft zu stoppen. Ich habe das nicht aufgegeben. Ich habe weitergemacht, aber nicht nur, indem ich auf die Straße gegangen bin und gegen die Atomkraft protestiert habe, sondern vor allem, indem ich viel gedacht und geschrieben und ausprobiert habe. Was nicht besonders politisch klingt, aber es auf seine Weise doch ist. Ohne die Umgebung kann es keinen Weg geben. Und ohne Weg kann man nicht frei werden. Natur ist Ordnung und folgt einer Regelmäßigkeit. Das, was in der Natur chaotisch erscheint, ist nur eine komplexe Form von Ordnung. You probably have heard about forest fires every year in the United States, in North America, and also in some other parts of the world. Sie wissen sicherlich um die jährlichen Waldbrände im Norden Amerikas und auch in anderen Teilen der Welt. Die Wälder im Westen der USA haben ziemlich trockene Sommer, während die im Osten den europäischen ähneln. Das ostamerikanische Klima enthält wie das westeuropäische jede Menge Feuchtigkeit. Dort gibt es nicht so viele Waldbrände und es gibt sommergrüne Laubwälder. Der westliche Teil geht nach einer größeren Strecke Flachland und Wüste in einen riesigen Wald an der Küste über, der vor allem aus Nadelbäumen besteht. Von Kanada bis Mexiko findet man vorherrschend Douglas-Tannen und Goldkiefern. Das Sommerwetter an der Westküste ist trocken, kein Regen für 6 Monate des Jahres, aber genug Schmelzwasser, um diese großen Bäume zu versorgen. Wir haben eine sehr hohe Waldbrandgefahr im Sommer. Und die Frage ist nun, wie oft sollen wir diese Feuer brennen lassen? The debate is over how often should we let the fires burn. What it has finally recognized is that the efforts of the Forest Service and the government to put forest fires out every time they start has been counterproductive. Man hat schließlich erkannt, dass die Bemühungen des Forstdienstes und der Regierung, Waldbrände jedes Mal zu löschen, sobald sie ausbrechen, kontraproduktiv waren. Und dass diese Wälder gesünder sind, wenn sie ab und zu brennen. Andererseits wollen wir natürlich auch nicht diese sehr großen Brände. Und jetzt besteht dadurch, dass man eben immer alle Brände gelöscht hat und so das Unterholz hat wachsen lassen, wirklich die Gefahr von riesigen Waldbränden. Und was kann man dagegen tun? Man kann dagegen ankämpfen, indem man versucht, kleine, sogenannte kontrollierte Brände zu legen. Und wenn man auf diese Weise jedes Jahr ein bisschen was abbrennen lässt, wird ein Waldbrand nicht ganz so verheerend sein. Und so habe ich das über die letzten 50 Jahre in meinem Gebiet gemacht. Ich habe das Unterholz entfernt und Berge von Reisig verbrannt. Aber das können wir nicht im ganzen Wald so machen. On the other hand, a lot of the fires that do get started in the forest, and a lot of the fires are started by lightning. Eine Menge der Brände, die in den Wäldern ausbrechen, und davon werden viele durch Blitze ausgelöst, nicht durch Menschen, sind eigentlich gar nicht so schlimm. Sie springen hin und her, verbrennen hier einen Teil und dann dort einen. Und wir sind jetzt langsam so weit, dass wir auch bei den größeren Waldbränden sagen können, das war doch gar nicht so schlimm. Lasst ihn einfach mal in Ruhe brennen und macht euch keine Sorgen. Manchmal werden dabei allerdings wertvolle Orangenbäume vernichtet und so hat die Holzindustrie ihre Probleme damit, diesen Standpunkt zu vertreten. Die Holzwirtschaft will natürlich ihren Profit maximieren, während für die Ökologen die dauerhafte Gesundheit des Waldes Priorität hat. Als jemand, der im Wald lebt, bin ich natürlich auf der Seite der langfristigen Waldgesundheit. Ich bin auf der Seite derer, die sagen, wir müssen darüber nachdenken, diese Wälder über einen Zeitraum von 1000 Jahren zu bewirtschaften. Eine Art 1000-Jahresplan, das wäre eine gute Idee. Denn sie brauchen allein 500, 600 Jahre, um nachzuwachsen. A 1000-year-plan, that would be a good idea. Because, you know, that takes them 500 or 600 years to come back anyway. This is called the song of the taste. Die frischen Keimlinge der Gräser essen, die Eizellen großer Vögel, die fleischige Süße, die den Samen wiegender Bäume umfängt, die Muskeln von Flanken und Schenkeln der sanft tönenden Kühe, das Federn im Sprung des Lammes, das Schwingen im Schwanz des Ochsen, Wurzeln essen, prall gewachsen im Erdreich. Leben ziehen aus den lebenden, gebündelten Lichtpunkten, gesponnen aus Raum, verborgen in der Traube. Des anderen Samen essen, einander essen, die Geliebte in den Mund von Brot küssen, Lippe an Lippe. Ich vertrete die ältesten Werte der Welt, die Fruchtbarkeit der Seele, die Magie der Tiere, die visionäre Kraft der Einsamkeit, die Liebe und Ekstase des Tanzes, die gemeinsame Arbeit des Stammes. Meditation is not a mystery. It's something that everybody knows about and everybody does. In its simplest form, it simply means paying attention to your own mind. Meditation ist kein Mysterium. Es ist etwas, das jeder kennt und jeder tut. In ihrer einfachsten Form bedeutet es, sich auf seinen eigenen Geist zu konzentrieren und zumindest zeitweise keine Musik zu hören, mit niemandem zu reden, nichts zu lesen, sondern nachzudenken, zu reflektieren, bei seinem eigenen Bewusstsein zu sein, in Gesellschaft seiner Gedanken. Das wäre also Reflexion und Einkehr. Und wenn man dann einen Schritt weitergeht, ein Buddhist für den Meditation ein wesentliches Element ist, würde sagen, Meditation heißt, sich nicht von seinem Verstand leiten zu lassen. Beobachte dein Bewusstsein, deine Ideen, Gefühle, Impulse, wie sie aufsteigen und verschwinden. Erst erscheinen und sich dann verlieren. Halte sie nicht fest. Fühle etwas aufkommen und sage, oh ja, das hat mich geärgert, aber lass dich nicht darauf ein, sondern lass los. Sage, okay, das hätte ich nicht tun sollen, das habe ich vermasselt, aber vergebe dir und geh weiter. Und im Idealfall erreichst du den Punkt, wo dein Geist sich dann frei bewegen kann, sich selbst überlassen ist. Aber schlafe nicht ein dabei oder verliere dich in Fantasien. All das wird passieren, wenn du meditierst. Aber durch die Meditation lernst du all die Fluchtwege deines Geistes kennen und du verstehst und lernst zu schätzen, was Bewusstsein bedeutet. Now this is an interesting thing. You know, what is it that we most value in our lives? Being alive. Und das ist natürlich interessant. Was ist es, das wir am meisten schätzen im Leben? Am Leben zu sein. Und was bedeutet es, uns am Leben zu sein? Es bedeutet, zu spüren, dass du du selbst bist und dass du Entscheidungen triffst, dass du deine Welt kennst und all dieses Wissen in dir hast. Und das ist was ganz Besonderes. Und du bist du. Und das ist es, was das Leben ausmacht. Also meditiere darüber. Wenn dich dein Leben interessiert, schenke deinem Leben ein wenig Aufmerksamkeit. Was fühlst du? Was denkst du wirklich? Was treibt dich um und wovon bist du frei? What pulls you around and what are you free of? And so that begins to be how meditation works in the world for people. Was Menschen durch Meditation gewinnen können, ist den Fluss zu verstehen, die Wandlung von Gedanken und Gefühlen, sich ein wenig davon zu lösen und auch nicht so sehr zu werfen, seine eigene Geschichte nicht so sehr zu beurteilen. Im Buddhismus heißt es, wenn du erkannt hast, dass du einen schrecklichen Fehler gemacht hast, erkenne das eben einfach und mache weiter. Aber wiederhole den Fehler nicht. Nun, das ist natürlich der schwerere Teil. But don't go do it again. That's the harder part. And then from that opening, wenn dieser Anfang gemacht ist, kannst du zu den formaleren, strukturierteren Meditationsübungen übergehen. So wie wir es im Zen machen, wo du mit einem Meister zusammenarbeitest, der sagt, okay, nun bist du soweit, dass du dir deinen eigenen Geist wirklich ansehen kannst. Also lass mich dir ein Problem geben, an dem du arbeiten kannst. Und daher kommen die Koans. And that's where the koans come from. Wie kannst du dazu gebracht werden, dich mit deinen eigenen Tendenzen, dualistisch zu sein und vorschnelle Schlüsse zu ziehen, auseinanderzusetzen, um dir mehr Freiheit zu geben, ein paar Knoten zu lösen, wie man so sagt? Das wäre Meditation. As they say, let us untie some knots. So that's the short picture of meditation. Heute sind wir uns mehr denn je der Pluralität von menschlichen Lebensstilen bewusst und der Möglichkeiten, die damit einhergehen. Aber gleichzeitig sind wir, wie in einem alten Stummfilm, an eine aus der Kontrolle geratene Lok gefesselt, die geradewegs auf eine einzigartige Katastrophe zusteuert. It's true that at one point I tried to describe what I thought was the original metaphysical theory of language in early India. Ich habe einmal versucht zu beschreiben, was ich für die ursprüngliche metaphysische Sprachtheorie im frühen Indien halte, in der die Geschichte des Sanskrit mythologisch beschrieben wird als ein Zurückgehen zum noch leeren Universum, das mit einer Silbe begann. Om and then Ah. Und dass Sprache von diesen magischen, uralten Silben abstammt. Das ist eine wunderbare mythologische Theorie. That's a wonderful mythological theory. It does not necessarily teach us much, tell us much about the way language works in the real world, of which there are about 4,000 different languages still on planet Earth. Sie lehrt uns nicht unbedingt viel über die Art und Weise, wie Sprache in der realen Welt funktioniert. Auf unserem Planeten gibt es ja noch ungefähr 4000 verschiedene Sprachen und viele von ihnen verschwinden recht schnell. Was ich versuche zu sagen, wenn ich Sprache, wie wir sie kennen und benutzen, beschreibe, ist, dass auch die Sprache wild ist, dass der Sprachlernprozess bei Kindern untrennbar mit dem Nervensystem verbunden ist. Und Kinder, Kleinkinder, lernen Sprache mühelos, indem sie ganz einfach die Laute, die sie von ihren älteren Mitmenschen hören, nachahmen, kopieren. Und was sie imitierend ganz natürlich lernen, ist auch die Komplexität von Satzstrukturen, das, was wir Grammatik oder Syntax nennen. All das ist in unserer biologischen Natur angelegt. Man muss nicht in die Schule gehen, um das zu lernen. All of which are in our biological nature. You don't have to go to school to learn to speak. You learn it in the family, in the house, with your brothers and sisters. Man lernt es in der Familie, zu Hause, durch die Geschwister. There comes the process of polishing and socializing language according to different levels and different kinds of class and different. Dazu kommt in einem späteren Prozess das Verfeinern und Sozialisieren von Sprache entsprechend den verschiedenen Klassenzugehörigkeiten, den unterschiedlichen sozialen Wertesystemen. Aber die fundamentalste und tiefste Stufe von Sprache, die Syntax, bleibt unserer theoretischen intellektuellen Analyse verschlossen. Das ist es, was die Linguisten festgestellt haben. Sprache ist sehr viel komplexer, als wir denken und letztlich vielleicht auch, als wir verstehen können. Und doch besitzen wir diese Fähigkeit auf magische Weise. So wie wir auf magische Weise Nahrung verdauen oder oft genug pro Minute atmen, um am Leben zu bleiben. Auf magische Weise, sage ich, es gibt noch andere Begriffe. Ich meine natürlich wild. Magically, in other words, being wildly. To go back to India. Um auf Indien und die frühere Sprachphilosophie zurückzukommen. Und man sagte im alten Indien auch, dass die erste Dichtung das Geräusch von fließendem Wasser war. Und die Griechen sagten, dass das Geräusch des Windes in den Bäumen die erste Musik war. Und wir müssen dieser wichtigen Erkenntnis, dass die Geräusche des Universums unsere erste und ursprüngliche Musik, Poesie und Sprache sind, Respekt und Anerkennung entgegenbringen. Our first poetry, our first language. But to live outside the law, you must be honest. I know you always say that you agree. But to live outside the law, you must be honest. I know you always say that you agree. The wide area of the mind is another way of talking about the width and depth of the territory. Der wilde Bereich des Geistes ist eine andere Bezeichnung für die Weite und Tiefe des Territoriums, in dem sich das Bewusstsein bewegt. Und der enge Bereich des Geistes entspricht dem Teil, den wir zu disziplinieren versuchen, zu kontrollieren und zu trainieren. So wie wir in der Landwirtschaft den Boden kultivieren, ihn dazu bringen, anstelle von verschiedenen wilden Pflanzen Erbsen und Mais und Kohl wachsen zu lassen. So trainieren wir unseren Geist, indem wir ihn disziplinieren oder kultivieren, die Sprache der Wissenschaft, der Buchhaltung, des Gesetzes oder der Medizin zu erlernen. Der wilde Bereich des Geistes geht in seiner Komplexität natürlich weit darüber hinaus. However, you know, these things are also necessary to us as human beings. I just want to make those distinctions, though. As Bob Dylan said in one of his songs, to break the law, you must be honest. To be free, to be truly free, you have to have good manners. Um wirklich frei sein zu können, braucht man gute Manieren. Damit meine ich nicht die Etikette, sondern eine andere Form von Respekt und Erkenntlichkeit im Universum gegenüber. Ein Gefühl von Dankbarkeit für all die Dinge, die möglich sind in dieser merkwürdigen Welt, in der wir leben, in der wir gedeihen, bis wir sterben, was wir auch genießen und respektieren sollten. Und es wäre gut, wenn wir dieses Universum mit dem gebührenden Respekt gegenüber allen Wesen und Phänomenen, die ihm innewohnen, durchschreiten, mit Dankbarkeit und Humor und Anerkennung. Das ist angemessen. The wild universe with due respect for all beings and all phenomena in it. With gratitude and humor and appreciation. That's etiquette. In China, they use the term li, which is usually translated as formality and etiquette. In China benutzt man den Begriff Li, was üblicherweise mit Regeln des richtigen Verhaltens übersetzt wird. Die frühen philosophischen Texte wie das Lun Yu oder das Tao Te Ching, das Buch des Weges und seiner magischen Kraft, beide vermutlich aus dem 2. oder 3. Jahrhundert vor Christus, sprechen von einer angenehmen und natürlich leichten Angepasstheit an die Prinzipien der wilden Natur, welche auch Veränderung und Geburt und Tod mit einschließen. That's a different way of approaching the world. Es ist also eine andere Sichtweise, eine andere Einstellung zu unserer Welt. Dann gibt es die abrahamitischen Religionen, die dualistisch sind, auch wenn sie versuchen, es nicht zu sein, die eine göttlichere und bessere Welt suchen als die unvollkommene Welt, in der wir nun einmal leben. Alternativ lässt sich argumentieren, dass die unvollkommene, nicht perfekte Welt, die wilde Welt also, etwas ist, über das wir noch viel lernen können. Und wenn wir uns auf sie einlassen, dann fällt es uns viel leichter, in ihr zu leben. North America, but it would be true in most of Europe. Building. Bauen. We started our house midway. Wir begannen unser Haus zu bauen, inmitten der Kulturrevolution. Den Vietnamkrieg, Kambodscha, in den Ohren. Tränengas in Berkeley. Jungen in Overalls, mit Angst in den Augen, langem verfilzten Haar, rannten vor der Polizei weg. Wir schälten Bäume, bohrten Löcher in Steine, hoben Gruben aus, badeten zusammen im Schweiß. Als das Haus fertig war, machten wir weiter, bauten ein Schulhaus mit 100 Schubkarren, hielten beim Essen Seminare über kalifornische Paleo-Indianer. Wir löteten die Gestalt der Figur Wu aus der Chu-Dynastie auf die geschmiedeten Bögen unter der Decke, vergruben einen fünfspeichigen Vajra zwischen den Schulgebäuden und dabei beteten wir und opferten Tabak. Diese Gebäude wurden durch ein Feuer zerstört, eine blasse Kopie von der Versicherung nachgebaut. 10 Jahre später versammelten wir uns am Rande einer Wiese. Die Kulturrevolution ist vorbei. Das Haar ist kurz, die Industrie hat das Sagen in den Wäldern des Volkes. Alleinerziehende Mütter gehen zurück zur Universität, um Anwälte zu werden. Ins Muschelhorn stoßend, die Ringe des Priesterstabes schüttelnd, begannen wir mit dem Bau einer Halle. 40 Leute, Schreinerinnen, Kinderarbeit, Nägel einschlagen, die Kortenstahlbedachung festschrauben und die Balken mit dem Hobel bearbeiten. Das Gebäude ist in 3 Wochen fertig. Wir füllen es mit Blumen und Freunden und eröffnen es. Jetzt, im Jahr des Persischen Golfs, der Lügen und Verbrechen der Regierung, die als Tugenden verkauft werden, geht dieser Tanz mit der Materie weiter. Unsere Gebäude stehen fest, zum Leben, Lehren, Sitzen, den Klang der Glocke zu erkennen. To know for sure the sound of a bell. This is history. Das ist Geschichte. Das ist außerhalb von Geschichte. Gebäude werden im Moment gebaut. Sie werden fortwährend getränkt von dem See, der alle Dinge nackt und glänzend erneuert. Naked and gleaming. The moon moves. Der Mond bewegt sich durch seine 28 Tage. Nasse und trockene Jahre vergehen, scharfes Werkzeug, guter Entwurf. Thank you. Well, you've heard the phrase the New World Order? Sie kennen den Begriff der neuen Weltordnung, der New World Order? Das ist eine gängige Formulierung in der britischen und amerikanischen Diskussion der heutigen weltpolitischen und wirtschaftlichen Situation. Dieser Begriff wurde vor etwa 10 Jahren geprägt, als man darüber nachdachte, eine neue globale ökonomische und politische Organisation ins Leben zu rufen, geschaffen von der entwickelten Welt, um die sogenannte dritte und vierte Welt in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ja, zu was eigentlich wollen sie, dass sie sich entwickeln, außer zu Dauerlieferanten billiger Arbeitskräfte? Who knows what they wanted them to come into, besides being cheap labor. So I was speaking ironically, which is to say, als ich von der neuen Weltunordnung sprach, war das ironisch gemeint. Es ging darum zu verdeutlichen, dass die Absichten der entwickelten Welt, der Industrieländer, die ja nicht notwendigerweise gute Absichten sind, auch wenn sie das gerne so darstellen, dass die Absichten dieser Länder, und das schließt auch Japan mit ein, nur noch mehr Probleme verursachen. Es muss wirklich komplett überdacht und neu angegangen werden, auch wenn Letzteres wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber das war jedenfalls ein ironischer Ausdruck. Das, was viele Menschen für Ordnung halten, nenne ich Unordnung. Zwei Begriffe, die nicht unbedingt komplett als Gegensatz zu verstehen sind, aber sie beziehen sich auf parallele Erscheinungen und werfen die wichtige Frage auf, ob und inwiefern Kultur Teil der Natur ist. I have no immediate complete answer to. As to whether or not culture is part of nature. It's common in standard in developed world and literary world. Es ist ein Merkmal der entwickelten Welt, dass es eine Bildungsschicht gibt. Menschen, die lesen und schreiben, die Zugang zu Texten und Büchern haben. Das schließt auch Indien mit ein. In Südindien und überhaupt in einem Großteil Indiens gibt es Lyrik seit Jahrhunderten. Und auch die nahöstliche Welt ist seit Jahrhunderten gebildet. Und man tendierte dazu zu sagen, die Welt der Natur entzieht sich der Welt der gezielten sozialen Gesetzgebung, des ganzen wohlüberlegten Regel- und Gedankenapparates. Das stimmt schon auf eine gewisse Weise, aber es trifft nicht notwendigerweise immer zu. Und ich behaupte, dass alles, was die Menschen als Ordnung oder Unordnung empfinden, aus den Prozessen der Natur selbst entspringt. Come out of the processes of nature itself. There's an anthology that just came out in English of poems by the great. Es gibt einen Sammelband mit Gedichten, der gerade herausgekommen ist, von dem großen Übersetzer, Sprachwissenschaftler und Gelehrten John Feldsteiner, der seit kurzem im Ruhestand ist. Jetzt, wo er nicht mehr in Stanford lehrt und endlich das machen kann, was ihm wichtig ist, hat er diese Anthologie zusammengestellt und herausgegeben, mit englischsprachiger Lyrik von ihren frühesten Anfängen. Sie wurde von der Yale University Press veröffentlicht, das beeindruckt die Europäer ja immer, und ihr Titel ist: Can poetry save the earth? Kann Lyrik die Welt retten? Und John fragte mich, was hältst du von meinem Titel, Gary? Und ich entgegnete, haha, können Gedichte irgendwas retten? And he laughed. And then I said, yeah, I guess so. Nothing else is going to save the earth. Er lachte. Und ich sagte, was sonst soll die Erde retten? Und darin liegt eine gewisse Wahrheit. Lyrik ist, wenn ich das so sagen darf, es soll aber keine Definition sein, eine Art Magie. Sie existiert am äußersten Rand der Möglichkeiten und an den Grenzen der Sprache, wie wir sie verstehen. Und sie hat einen fließenden Übergang zur Musik und zum Tanz. Sie gehört nicht zum Schreiben, sie gehört zum Singen und Aufführen. Sie ist Teil des Theaters. Und sie bringt unsere tiefsten Gefühle zum Vorschein. Und wir alle wissen darum, aber wir wissen nicht, wieso oder wie. How our deepest feelings come out. And we all know that, but we don't quite know how it does it. You know, so in that sense, what poetry can hope to do is make people love the earth. Also, in diesem Sinne könnte Lyrik den Menschen dabei helfen, die Erde zu lieben, was sie im Moment nicht tun. Sie sehen die Erde als eine Art Lagerplatz einer riesigen Rohstoffversorgungszentrale, wo man seinen Laster mit Dünger, Kies, Sand, Getreide, Öl, was immer man so braucht, vollladen kann. Das ist für sie die Erde. Damit muss Schluss sein. Wir müssen damit aufhören und darüber nachdenken, was die Erde wirklich ist. Und da kommt die Lyrik ins Spiel. We have to stop and think about what that really is. So that's where poetry comes in. Wilderness is not just a place you visit. It is home. Es war immer Teil der grundlegenden menschlichen Erfahrung, in einer Kultur der Wildnis zu leben. Natur ist kein Ort, der besucht wird. Sie ist Heimat. Auch unser Körper ist wild. Er reguliert sich zu einem großen Teil selbst. Die Tiefen des Gemüts, das Unbewusste, sind unsere inneren Wildnisgebiete. Von Wildnis sprechen heißt von Ganzheit sprechen und wir alle entstammen dieser umfassenden Ganzheit. Wenn wir die Wildnis zerstören, zerstören wir uns. This one is called for the children of the future, based on projections and computer models of what is going to happen to the world for the next 300 years, for the children. The rising hills, the slopes, die Hügel und die Berghänge der Statistik liegen vor uns. The steep, der steile Anstieg, wo es mit allem aufwärts geht. Aufwärts, während es mit uns allen abwärts geht. Im nächsten Jahrhundert oder in dem danach, sagen sie, wird es Täler geben, Wiesen. Wir können uns dort in Frieden treffen, falls wir es schaffen. Für den Anstieg auf diese kommenden Gipfel, ein Wort an euch und eure Kinder. Bleibt zusammen. Learn the flowers. Lernt die Blumen. Go light. Seid genügsam. Unsere Fertigkeiten und unsere Erzeugnisse sind nur die winzige Widerspiegelung jener wilden Welt, die von Haus aus lose sortiert ist. Nichts gleicht dem Verlassen der Straße, um ein neues Areal im großen Wassereinzugsgebiet aufzusuchen. Nicht um der Neuheit willen, sondern im Sinne einer Heimkehr nach Hause in unser gesamtes großes Terrain. Aus der Spur, das ist eine andere Bezeichnung für den Weg. Und abseits des Weges, außerhalb der Spur zu schlendern, ist die Übung des Wilden. Dort verrichten wir paradoxerweise unsere beste Arbeit. Dennoch brauchen wir Wege und Pfade und wir werden sie immer erhalten. Man muss zunächst auf dem Pfad bleiben, bevor es möglich wird, die Richtung zu ändern und ins Wilde zu gehen. In the year of the Persian Gulf, of lies and crimes in government held up as virtues, this dance with matter goes on. Our buildings are solid to live, to teach, to sit, to know for sure the sound of a bell. This is history. Das ist Geschichte. This is outside of history. Das ist außerhalb von Geschichte. Kann Lyrik die Welt retten? Can Poetry Save the Earth? Gary Snyder, ein Porträt von Grace Yoon, aus dem Englischen von Anna Panknin. Es sprachen Martin Engler und Kerstin Fischer. Die Komposition Zugvögel ist von Carola Baukholt. Ton und Technik Gunther Rose und Jutta Stein. Regie Grace Yoon. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Mm-hmm.